Paragraf 54, Übung 2. Bilden Sie Wunschsätze in der Vergangenheitsform. Beispiel: Du hast mir nicht geschrieben, wann du kommst. Wenn du mir doch nur geschrieben hättest, wann du kommst. Sagen Sie nun die Wünsche. Du hast mir nicht gesagt, dass du Urlaub bekommst. Wenn du mir doch nur gesagt hättest, dass du Urlaub bekommst. Ich habe nicht gewusst, dass du nach Spanien fahren willst. Wenn ich doch nur gewusst hätte, dass du nach Spanien fahren willst. Ich habe keine Zeit gehabt, Spanisch zu lernen. Wenn ich doch nur Zeit gehabt hätte, Spanisch zu lernen. Du hast mir nicht geschrieben, was du vorhast. Wenn du mir doch nur geschrieben hättest, was du vorhast. Ich habe nicht genug Geld gespart, um mitzufahren. Wenn ich doch nur genug Geld gespart hätte, um mitzufahren.